Schaut er dir an. Wen? Die Kasper, die Geschisse da drin. Ja. Ja, jetzt haben sie ein zweites Album. Und weil sie es nicht verkauft haben, geben sie es zum Free-Download aus. Alter, wie hin ich. Wie hin ich muss man sein, Alter. Bisschen Bam, Bam. Lockscreen. Bisschen Bam, Bam. Das ist Wochenende. Freitag, Samstag, Sonntag, Wochenende. Aha. Yeah. Es ist Wochenende, Alter, vor der Hydra auf. Und schiebt mir einen den neuen Queerer, gieriger Schlag. Mit die Havara vor in die Disco und gib's mir, dass ich in die Lande von den anderen mal besitzt. Ich bin die einer Trangel und das Wochi. Da tanzen wir eine Runde, da sind wir Krocki. Da setzen wir uns hin und saufen weiter. Wir sehen da im Make-up ein geile Weiber. Wir gehen zu ihr und verzahnen sie auf die Tanzfläche. Ich tanz beim Arsch, ich sehe schon lächeln. Wir haben jetzt fette Bock, doch wir muss das auf, bis wir daheim sind. Und jetzt haben wir ihn drauf. Da liegt dann am Boden, doch er stellt wieder auf. Er geht Richtung Ausgang, er hat sich verlaufen. Es ist 5 in der Früh, alle sind zu. Doch es kommt das Angst am Abend, Mann, wir haben noch nicht genug. Wochenende, sei doch nicht so zart wie der alter Esel. Wochenende, nimm das Cola rum, ja das gefällt mir besser. Wochenende, sei doch nicht so zart wie der alter Esel. Wochenende, nimm das Cola rum, ja das gefällt mir besser. Die Trottel ist fad, sie wissen nicht was tun sollen, die machen heute es. Was wird dann tun sollen, ein bisschen gestylt und geil. Eine in die Reim, zuerst vorgehen in der Disco. Heute wird's geil und noch, da fangen sie an zum Saften. Treffen sie beim Haberer, ein bisschen lauschen. Machen einen auf Nazi und redeppert über die Leute. Wenn's ein bisschen fett sind, tun alle auf gescheit. Ein bisschen später umziehen, fahren sie in die Disco. Ein paar geile Reihen sind normal, weil das ist so. In der Disco ist Party, das lässt einer keine Ruhe. Bleiben Hocker und saufen bis 7 in der Früh. Dann fahren sie alle, schauen deppert aus der Wäsche. Wenn dann einer schnell bremst, natürlich Crash. Auto ist voll im Arsch und der andere hinig. Das hat sich wieder auszahlt, weil der Schein ist billig. Wochenende, sei doch nicht so zart wie der alter Esel. Wochenende, nimm das Cola rum, ja das gefällt mir besser. Wochenende, sei doch nicht so zart wie der alter Esel. Wochenende, nimm das Cola rum, ja das gefällt mir besser. Wochenende, sei doch nicht so zart wie der alter Esel. Wochenende, nimm das Cola rum, ja das gefällt mir besser. Wochenende, seid doch nicht so zart wie der alter Esel. Wochenende, nimm das Cola rum.